Finster wird's, das geht mir am Zager. Die Nachbarskinder blähen umeinander. Blähen wie am Spieß, schreien umeinander. Wann ich jetzt dort stehe? Ja, tatsächlich. Los, es mir auch, ja. Die Leute. Aber wenn